Father in heaven, we thank you for your word. Vater im Himmel, wir danken dir für dein It's Wort. Such a gift to us. Das ist so ein Geschenk für uns. And I pray that you bless these words. Wir beten, dass du diese Worte segnest. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, let's turn to Genesis 22. Wir wollen ins erste Buch Mose 22 klettern. And let's go to part 3 in the series on knowing God. Und den dritten Teil anfangen, Gott zu kennen. We had mentioned that knowing God comes through simple faith. Wir haben erwähnt, dass Gott zu kennen durch einfachen Glauben and kommt humility, und Demut. The faith of a mustard seed. Der Glaube eines Senfkornes. Can move a mulberry tree. Der kann einen Maulbeerbaum versetzen. And our biggest hindrance is our pride. Unser größtes Hindernis ist der Stolz. And if we come in simple faith and humility, und wenn wir in einfachem Glauben und Demut kommen, we'll get to know God. Dann werden wir Gott kennenlernen. And God, knowing God is to experience God. Gott zu kennen heißt, Gott zu erleben. And oftentimes it takes a bit of courage. Und manchmal bedarf das ein bisschen Mutes. To step out of yourself and to trust God. Aus dir herauszutreten und Gott zu begegnen. And this morning we want to continue with this in Genesis 22. Und heute Morgen möchten wir da fortfahren im ersten Buch Mose 22. Bring another factor into the picture. Und einen weiteren Faktor in dieses Bild hineinbringen. This is a story of Abraham sacrificing Isaac. Das ist die Geschichte von Abraham, der Isaac opfert. This was the greatest test that Abraham ever faced. Der größte Test, den Abraham jemals hatte. Isaac would be brought twice from the dead. Isaac wird zweimal von Toten wiederhergebracht Once in werden. His birth, einmal bei seiner Geburt. And now God is asking Abraham to sacrifice him. Und jetzt fragt Gott Abraham, dass ihn opfert. So let's read the text and lasst uns das lesen. Verse 1. Now this is a long, if you look at the last verse of chapter 21. Wenn ihr euch den letzten Vers im Kapitel 21 anseht. It says that Abraham stayed in the land of the Philistines for a long time. Und Abraham hielt sich eine lange Zeit im Land der Philister auf. So the time between the birth of Isaac and the sacrificing of Isaac is a long time. So diese Zeit zwischen der Geburt Isaaks und der Opferung Isaaks ist eine lange Zeit. I read one scholar who was guessing that Isaac was about 40 years old, 42 years old. Ein Schriftgelehrter sagt, wahrscheinlich war Isaak so um die 40 Jahre alt. Nobody knows, maybe he was 33 years old. Niemand weiß es, vielleicht war er auch 33 Jahre alt. A picture of Christ. Dann wäre es ein Bild für Christus. But he was a grown man, he was not a little boy. Aber er war kein kleiner Bub, er war ein älterer Mann. And so let's follow. Sometime later, God tested Abraham. Und es geschah nach diesen Dingen, dass Gott Abraham prüft. And God will test every one of us. Und Gott wird jeden von uns prüfen. There's no way to avoid it. Es gibt keinen Weg, dem auszuweichen. The day comes when God tests you. Der Tag kommt, an dem Gott dich testet. He looks down from heaven. He's got your name. Er schaut vom Himmel herab, er hat deinen Namen. And it's time for me and you to be tested. Und es ist Zeit für dich und mich, geprüft zu werden. And oftentimes we blame people. Und oft machen wir andere Menschen verantwortlich. Die Umstände. We get reactionary and wir reagieren da sehr stark. Maybe even bitter. Vielleicht verbittern But wir. The bottom line is, God is testing you. Aber die Grundaussage ist, Gott prüft dich. And if you say this, people get even more upset. Und wenn du das sagst, dann manche Leute regen sich noch mehr But auf. It's the it's the bottom line. It's reality. Aber das ist wirklich die Realität. That God will test every single one of us. Dass Gott jeden Einzelnen testen and wird. Basically, he's testing us to see if we really know him. Und eigentlich prüft uns, damit wir sehen, ob wir ihn wirklich kennen. Or if we just say we know him. Oder ob wir sagen, dass wir ihn kennen. So he tests us. Also deshalb prüft uns. And he said to Abraham, here I he said to him, Abraham, and Abraham said, here I am. Und sprach zu ihm Abraham und sprach, hier bin ich. Then God said, take your son. Und sprach, nimm deinen Sohn. And he doesn't just say take your son, but he says take your son, your only son, Isaac, whom you love. Und sagt hier nicht nur, nimm deinen Sohn, sondern sagt, nimm deinen Sohn, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast. Really puts the pressure on here. Und da wird wirklich Druck ausgeübt. And go to the region of Moriah. Und geh hin in das Land Moria. Sacrifice him there as a burnt offering on one of the mountains I will tell you about. Und opfere ihn dort als Brandopfer auf einem der Berge, den ich dir sagen werde. It's about 80 kilometers away. Das war so ungefähr 80 Kilometer about weit three weg. Days walk for him. So ein 3-Tages-Fußmarsch ungefähr. Early the next morning, Abraham got up, saddled his donkey. Und Abraham stand frühmorgens auf und sattelte seinen Esel. He took with him two of his servants and his son Isaac. Und nahm mit sich zwei von seinen Knaben und Isaac. And when he had cut enough wood for the burnt offering, he set out for the place God told him about. Und er spaltete Holz zum Brandopfer und machte sich auf und zog hin an den Ort, den Gott ihm gesagt hatte. On the third day, Abraham looked up and saw the place in a distance. Am dritten Tag, da erhob Abraham seine Augen auf und sah den Ort von fern. And he said to his servant, stay here with the donkey while I and the boy go over there. Und Abraham sprach zu seinen Knaben, bleibt ihr hier mit dem Esel, ich aber und der Knabe wollen bis dorthin gehen. We will worship and then we will come back to you. Und anbeten und dann zu euch zurückkehren. Now those words right there are very important. Diese Worte hier sind sehr wichtig. We will worship. Wir werden anbeten. And then we will come back to you. Und dann werden wir zu euch zurückkehren. Now 2 Corinthians 13:5, I mentioned it last week. Im 2. Korinther 13, Vers 5, das habe ich letzte Woche auch in erwähnt. In the amplified version in the English. In der englischen erweiterten Fassung it heißt says, es. See if you are in the faith. Da heißt es, sieh, ob du im Glauben bist. Through an ever increasing experience. Durch ein immer weiter fortfahrendes Erlebnis. And our experience with God is ever increasing. Und unsere Erfahrung mit Gott ist immer weiter zunehmend. And it's always going beyond our logic. Und es geht immer jenseits unserer Logik. It's going beyond what we know. Es geht weit über das hinaus, was wir kennen. It's going beyond our previous experience with Him. Es geht hinaus über unsere vorhergemachten Erfahrungen. To a new place beyond what we know about God. Zu einem neuen Platz, wo wir Gott kennenlernen. Now, when I was 23 years old, als ich 23 Jahre alt war, I just got married. Da war ich gerade verheiratet. I was working in New York City. Ich habe in New York City gearbeitet. On some Jewish lady's kitchen. Ich habe an der Küche einer jüdischen Dame gearbeitet. And as I would travel up and down from New York City to Massachusetts. Und während ich da hin und her fuhr von New York City nach Massachusetts. I was memorizing Bible chapters. Da habe ich Bibelkapitel auswendig gelernt. And one of the chapters I was memorizing was Colossians chapter 2. Und eines davon war Kolosser Kapitel 2. And in verse 3 it says that in Christ. In Vers 3 heißt es, in Christus are hidden all the treasures of wisdom and knowledge. Sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. And as I was memorizing this verse, und als ich das auswendig gelernt habe, it spoke to me. Hat es zu mir gesprochen. Because I wanted to be a missionary, ich wollte Missionar werden, but I was doubting that I could do it, aber ich habe bezweifelt, dass ich das tun kann, based on what I knew. Basierend auf dem, was ich wusste. And I knew certain things about God. Ich wusste bestimmte Dinge über Gott. I had a certain experience with God. Ich hatte bestimmte Erfahrungen schon mit Gott gemacht. But it didn't seem to be enough for me to take the step and move to Europe. Aber es schien nicht so, als ob es ausreichen würde, um mehr weiterzugehen. So I didn't. Also habe ich es nicht gemacht. But then I memorized that verse. Aber dann habe ich diesen Vers auswendig gelernt. And I thought, wait a minute. Und ich dachte mir, Moment mal. All the treasures of wisdom and knowledge are hidden in Christ. Alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis sind in Christus verborgen. That means there's a lot of stuff I don't know yet. Das heißt, da gibt's noch viel, was ich noch nicht kenne. So, I'll go to Europe based on what I don't know. Also gehe ich nach Europa auf der Basis dessen, was ich noch nicht weiß. Trusting that what I don't know, God will show me when I need it. Ich vertraue darauf, dass Gott mir, wenn ich es brauche, zeigen wird, was ich noch nicht weiß. So based on that verse, I said, let's go. Auf der Grundlage dieses Verses sagte ich, lass uns gehen. Knowing that my experience with God would be ever increasing. Ich wusste, dass meine Erfahrungen mit Gott immer weiter zunehmen werden. And God will show me things that I could not even have imagined. Weil Gott mir Dinge zeigen wird, die ich mir noch nicht mal vorstellen kann. Now this is where Abraham's at. Und genau da steht Abraham jetzt. Because in Genesis 15 and 17 and 18, weil in Genesis 15, 17 God und 18, promised him a son. Da hat Gott ihm einen Sohn verheißen. And now God is asking him to sacrifice his son. Und jetzt bittet Gott ihn, dass er diesen Sohn opfert. And God is saying, I'm going to bless all nations through this son. Gott hat aber gesagt, ich werde alle Nationen durch diesen Sohn segnen. But now I want you to kill the son. Aber jetzt möchte ich, dass du ihn tötest. So Abraham is somewhat confused. Und deshalb ist Abraham etwas verwirrt. But he's not in unbelief. Aber er befindet sich nicht im Unglauben. He's just a little confused. Er ist einfach nur verwirrt. But his confusion does not cause him to mistrust God. Aber seine Verwirrung bringt ihn nicht dazu, Gott zu misstrauen. And this is the point this morning. Und das ist der Punkt, den ich machen möchte. We will always come to a place where our logic will challenge our faith. Wir werden immer an einen Platz kommen, wo unsere Logik unseren Glauben herausfordert. Because there's things about God we don't know yet. Da gibt es Dinge über Gott, die wir noch nicht wissen. And God is testing us. Und Gott prüft uns. As to what we already know about him. Er prüft uns über das, was wir bereits wissen. And he wants to expand our knowledge of him. Und er möchte, dass wir unser Wissen über ihn erweitern. So he tests us. Also prüft er uns. And here Abraham's being tested. Und da wird Abraham getestet. Are you going to live by logic? Wirst du aufgrund deiner Logik weiterleben? Are you going to trust me? Oder wirst du mir vertrauen? So it's interesting that in Hebrews 11, im Hebräer 11 zum Beispiel, verse 17, in Vers 17, there's a commentary on this event here. Da gibt es einen Kommentar zu diesem Ereignis hier. And we can read it here. Verse 17, by faith Abraham, when God tested him, offered Isaac as a sacrifice. He who had received the promises was about to sacrifice his one and only son, even though God had said to him, it is through Isaac that your offspring will be reckoned. In Vers 17. Durch Glauben hat Abraham, als er geprüft wurde, Isaac geopfert. Und der die Verheißungen empfangen hatte, brachte den Eingeborenen, den, über den gesagt worden war, in Isaac wird dein Same genannt werden. Now watch this, verse 19. Abraham reasoned that God could raise him from the dead. Wobei er, Abraham, urteilte, dass Gott auch aus den Toten auftritt. And figuratively speaking, he did receive Isaac back from the dead. Dass Gott auch aus den Toten aufzuerwecken vermag. Do you see this? Seht ihr das? It's beyond his logic. Es ist jenseits seiner Logik. God is confusing him. Gott verwirrt ihn jetzt. But God's testing him. Aber Gott prüft ihn. Okay, I told you, I promised you. Ich habe dir gesagt, ich habe dir versprochen, that through Isaac I would bless all nations. Dass ich durch Isaac alle Nationen segnen werde. But now I'm telling you to offer Isaac as a sacrifice. Aber jetzt sage ich dir, opfere Isaac als Opfer. So have I changed my mind? Habe ich jetzt meinen Sinn geändert? Am I confused? Bin ich verwirrt? Am I confusing you? Verwirre ich dich? Did the plan change? Hat sich der Plan geändert? Did my word change? Hat sich mein Wort geändert? Am I not true to my word? Bin ich nicht wahrhaftig meinem Wort gegenüber? Are you confused, Abraham? Bist du verwirrt, Abraham? No. Nein. Because I trust your word. Nein, ich vertraue deinem Wort. And you told me that through my son all nations will be blessed. Und du hast mir gesagt, dass durch meinen Sohn alle Nationen gesegnet sein werden. And now you're telling me to sacrifice my son. Und jetzt sagst du mir, ich soll meinen Sohn opfern. So what's your conclusion, Abraham? Ja, also was ist deine Schlussfolgerung, Abraham? It's easy. Das ist leicht. You got to raise him from the dead. Du musst ihn von den Toten erwecken. That's it. Das ist alles. And he didn't get stuck in his in this natural confusion. Und er blieb da nicht stecken in seiner natürlichen Verwirrung. He just went higher. Er ist einfach da weitergegangen. And I don't think anyone was ever raised from the dead up to that point. Und ich glaube, bis zu diesem Zeitpunkt wurde niemand aus den Toten erweckt. So this was something that was beyond. Also das war wirklich jenseits von allem. And he just came to this conclusion. Und dann kam er zu dieser Schlussfolgerung. How can I reconcile this? Wie kann ich das irgendwie vereinen? We kill him. Wir opfern. You got to raise him from the dead. Dann musst du ihn vom Toten erwecken. And this was a picture of Christ. Und das war ein Bild Christi. And because Abraham did not, because he was not living in mistrust. Und weil Abraham nicht in diesem Misstrauen lebte. Abraham becomes the only picture of God the Father in the Bible. So wird Abraham zu dem einzigen Abbild von Gott dem Vater. He's the only person in the Bible that is a type of God the Father. Er ist die einzige Person in der Bibel, die ein Typus dafür ist, wie Gott and der Vater ist. And he's the Father of the faith. Er ist der Vater des Glaubens. And as we continue in the story, und wenn wir da fortfahren in der Geschichte, verse 6, Abraham took the wood for the burnt offering, placed it on his son Isaac, and he himself carried the fire and the knife. In Vers 6, und Abraham nahm das Holz des Brandopfers und legte es auf Isaac, seinen Sohn, und in seine Hand nahm er das Feuer und das Messer. And as the two of them went on together, Isaac spoke up and said to his father, Father, yes, my son, Abraham replied. Und sie gingen beide miteinander, und Isaac sprach zu seinem Vater, Abraham, und sagte, mein Vater, und er sprach, hier bin ich, mein Sohn. The fire and the wood are here, Isaac said, but where is the lamb for the burnt offering? Und er sprach, siehe, das Feuer und das Holz sind hier. Wo aber ist das Schaf zum Brandopfer? Abraham said, God himself will provide the lamb. God himself sprach, Gott wird sich ersehen, das Schaf. Which is a picture of God providing Christ for us. Das ist ein Bildnis davon, dass Gott Christus für uns vorbereitet hat. And this is what God wanted to do. Das wollte Gott machen. And little did Abraham know that this story would be written in a book and read by millions and millions of people. Und Abraham wusste nicht, dass diese Geschichte in einem Buch geschrieben steht und dass Millionen von Menschen sie lesen werden. With typology, gefüllt mit einer Typologie future, und Bilder der Zukunft. God himself will provide the lamb. Gott selbst wird sich das Lamm ausersehen. Verse 9, when they reached the place God had told him about, Abraham built an offering. Vers 9, und sie kamen an den Ort, den Gott ihm gesagt hatte, und Abraham baute dort den Altar. He bowed his son Isaac and laid him on the altar on the top of the wood. Und schichtete das Holz und band seinen Sohn Isaac und legte ihn auf den Altar oben auf das Holz. And Isaac said, what are you doing, Dad? Are you crazy, old man? Get away from me. Und der Isaac sagte, was machst du, der alte Mann? Bist du verrückt? No, he's a picture of Christ in meekness submitting to his father's will. Nein, er ist ein Bildnis von Christus und er ordnet sich hier unter dem Vater. And Isaac is trusting Abraham as much as Abraham is trusting God. Und Isaac vertraute Abraham so sehr, wie Abraham Gott vertraute. Then he reached out his hand and took his knife to slay his son. Und Abraham streckte seine Hand aus und nahm das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. But the angel of the Lord called out to him from heaven, Abraham, Abraham. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel zu und sprach, Abraham, Abraham. Here I am, he replied. Und er sprach, hier bin ich. Do not lay a hand on the boy, he said. Und er sprach, strecke deine Hand nicht aus nach dem Buchnamen. Do not do anything to him. Und tu ihm gar nichts. Now I know that you fear God, because you have not withheld from me your son, your only son. Denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und deinen Sohn, deinen einzigen Sohn, mir nicht vorenthalten hast. Let's just think of that word withheld for a moment. Denken wir mal über das Wort vorenthalten nach. And how God tests us. Wie Gott uns prüft. And how we withhold things from God. Und wie wir Gott Dinge vorenthalten. And how God requires things from us. Und wie Gott Dinge von uns fordert. Because something that we are withholding from him actually may become an idol. Denn etwas, das wir ihm vorenthalten, könnte zu einem Götzen werden. God gave Isaac to Abraham as a gift. Gott hat Isaac dem Abraham als Geschenk gegeben. Now will Abraham give Isaac back to God as a gift? Wird nun Abraham den Isaac an Gott als Geschenk zurückgeben? And he does. Ja, er tut es. And really this is a test of whether Abraham can trust in the goodness of God or not. Und das ist wirklich ein Test, ob Abraham an die Güte Gottes vertraut oder nicht. And this is the test in our life. Das ist die Prüfung in unserem is Leben. God a good God or is he not a good God? Ist Gott ein guter Gott oder ist das nicht? Does God want the best for us or does he not want the best for us? Möchte Gott unser Bestes oder möchte das nicht? Do all things really work to the good or do they not really work to the good? Wirken wirklich alle Dinge zum Guten oder nicht? I know about God. Ich weiß über Gott. I know that God works all things to the good. Ich weiß, dass Gott alle Dinge zum Guten wirkt. That's what I know about God. Das weiß ich über Gott. And then God tests me. Und jetzt prüft Gott mich. Is this really part of my life? Ist das wirklich Teil meines Lebens? Is it something I know about God? Ist das etwas, das ich über Gott weiß? Or is it the God that I know? Oder ist das der Gott, den ich kenne? Am I convinced of this? Bin ich davon überzeugt? Am I so convinced of this that I will trust God with this? Bin ich so überzeugt davon, dass ich Gott das wirklich anvertraue? And so God challenges us, also fordert Gott uns heraus, to put things on an altar. Dinge auf einen Altar zu legen. And oftentimes we place a relationship on the altar. Und oftmals legen wir eine Beziehung auf den Altar. A possession on the altar. Etwas, das wir besitzen. A gift on the altar. Ein Geschenk auf den Altar legen. How many people they sense their spiritual gift? Wie viele Menschen erfahren ihre geistliche Gabe? They sense their talent. Sie erfahren ihre Talente. And they're so happy and excited. Sie sind so froh darüber und freuen sich. And they see an opportunity to use it in the church. Sie sehen eine Gelegenheit, das in der Gemeinde zu verwenden. And just as they're ready to step in that place, und wenn sie dann bereit sind, in diesen Platz zu treten, someone else takes the place. Dann nimmt das jemand anderer. And we get upset. Und wir werden wirklich betrübt, ärgerlich. Ridiculous. Das ist unglaublich. And it's God. Es ist it's Gott. God. Es ist Gott. It's God. God is testing. Gott prüft dich. God is testing. Gott prüft. He wants you to put that on the altar. Er möchte, dass du das auf den Altar Can legst. You place that on the altar? Kannst du das auf den Altar legen? And wait on him. Und auf ihn warten? Or live in reaction. Oder in Reaktion leben. Do I believe that God works all things to the good? Glaube ich wirklich, dass Gott alle Dinge zum Guten Do wirkt? I know God? Kenne ich Gott? Am I experiencing God? Erfahre ich Gott? Or do I separate the situation from my walk with God? Oder trenne ich dieses Ereignis von meinem Wandel mit Gott? Yeah. Look, I know God. I walk with God. Ich kenne Gott. Ich gehe mit ihm. I have devotional every morning. Jeden Tag habe ich meine Andacht. Don't talk to me. I know all about God. Ich weiß alles über Gott. But this situation is separate from that. Aber diese Situation ist einfach losgelöst davon. This was not fair. Das ist nicht fair. I am a better singer. Ich bin ein besserer Sänger. I know more about cooking than anybody here, and it's not fair. Ich weiß mehr über das Kochen als irgendjemand hier. Das ist einfach I've nicht fair. I've been teaching children for 30 years now. Schau mal, 30 Jahre lang unterrichte ich Kinder. It's not fair. Es ist nicht fair. And suddenly we separate a circumstance from our experience with God. Und plötzlich trennen wir einen Umstand von unserer Erfahrung mit Gott. But can you really do that? Können wir das wirklich tun? Or is it God testing us? Oder prüft uns Gott hier? And God's saying, put this thing on the altar. Und Gott sagt, leg diese Sache auf den Altar. Do we really think that we can live our life on earth? Denken wir wirklich, dass wir unser Leben hier leben as können? A believer, 10 or 15 or 40 years. Auf der Erde als Gläubige 14, 20, I've was auch immer für Jahre. 30 years now. Oder 30 Jahre, so wie ich. And do I really think I can live my life without God asking me for an Isaac? Glaube ich wirklich, ich kann mein Leben so leben, ohne dass Gott mich nach meinem Isaac fragt? So that when I sit with Abraham in heaven, so dass ich dann mit Abraham im Himmel sitzen kann. Father Abraham, und ich werde sagen, Vater Abraham, ich habe alles über dich gelesen. And now I'm meeting you for the first time. Und jetzt treffe ich dich zum ersten Mal. My name is Rob. I lived about 2000 years after Christ. Ich heiße Rob und ich habe so 2000 Jahre nach Christus gelebt. In Vienna, Austria. In Wien in Österreich. I'm so happy to meet you. Es ist so schön, dich zu sehen. Story about Isaac. That was awesome. Ich habe diese unglaubliche Geschichte über Isaac gelesen. The interesting thing is that God never required me to sacrifice an Isaac. Aber das Interessante daran ist, Gott hat niemals von mir verlangt, dass ich einen Isaac opfere. Is that possible? Ist das möglich? That God would test Abraham like this? Ist es möglich, dass Gott Abraham so prüft? And never test us like this? Aber uns nie genauso prüft? Surely he will. Natürlich, er wird das tun. And he will do this. Er wird das tun, to expand my experience with him. Um meine Erfahrungen mit ihm auszudehnen and und so weiter. And it will go beyond my understanding. Und das wird jenseits meines Verständnisses and sein. And the test will be whether I continue to trust in the goodness of God. Der Test wird sein, ob ich fortfahre, an die Güte Gottes zu glauben. Abraham could have said, you know what? You promised me. Abraham hätte sagen können, okay, du hast mir versprochen. And now you're taking it back. Und jetzt nimmst du es zurück. This is not the kind of God I want to serve. Das ist eigentlich nicht der Gott, dem ich dienen will. Look, you're breaking your promise. Du brichst hier deine Versprechen. You told me. Du hast gesagt. This would work to the good. This is not working to the good. Du hast gesagt, das wird zum Guten wirken, aber das wirkt nicht zum Guten. I had to kill my own son. Ich muss meinen eigenen Sohn töten. And then what? You're going to give me another son? Und was dann? Dann gibst du mir einen anderen? Look, I don't want to do this anymore. All your testing and all just. Also weißt du was? Das will ich nicht mehr. All diese Prüfungen, ich habe genug. And that's what we get like. Und genauso werden wir. But Abraham wasn't like that. Aber Abraham war nicht so. Abraham was steady in his faith. Er war feststehend in seinem Glauben. It was beyond his logic. Es war jenseits aller Logik. And he für was ihn. Trusting God. Aber er vertraute Gott. That God was a good God. Dass Gott ein guter Gott that ist. God would work this out. Dass Gott das einfach vollbringen wird. And he wird. Even guessed what God was doing. Und er hat sogar geraten, was Gott tun Isn't wird. Interesting? He guessed it. Ist es nicht interessant? Well, er hat geraten. Let me see. Lass mal schauen. Yeah, he promised me the son is going to okay, take him er hat now. Den Sohn verheißen, er wird ihn jetzt nehmen. Was one passiert plus da? 1 plus 1 1 plus 1 ist 2. God, it's so easy. You got to raise him from the dead. Na, eigentlich ist es leicht. Er wird ihn vom Toten erwecken. You're going to raise him from the dead. Er wird ihn von den Toten And it erwecken. Was a picture of Christ being raised from the dead. Und das war ein Bild von Christus, der aus den Toten auferstehen wird. And Abraham guessed it. Und Abraham hat das erraten. And because of his faith, God said, you know what? I'm going to bless you so much because you did not withhold your son. Und wegen seines Glaubens hat Gott zu ihm gesagt, wegen deines Glaubens werde ich dich so sehr segnen. Now to apply this to us, how many things do we withhold? Und jetzt, um das für uns anzuwenden, wie viele Dinge enthalten wir Gott vor? We withhold our affection. Unsere Zuneigung. We come into church. Wir kommen in die Gemeinde. We live in our little world. Wir leben in unserer kleinen Welt. And we're withholding our affection. Wir enthalten ihm unsere Zuneigung vor. We are vor. Commanded to love one another, even as Christ loved the church. Wir sind, uns wurde gesagt, einander zu lieben, so wie Christus die Gemeinde geliebt hat. It. Und trotzdem enthalten And wir God das says, vor. Put it on the altar. Und Gott sagt, leg das auf den Altar. Come on, put it on the altar. Don't Komm, withhold it. Leg das auf den Altar. Give it to me. Gib es mir. Step out of yourself. Tritt aus dir selbst heraus. Be a living sacrifice and Sei ein lebendiges Opfer. Gib das mir. Pour that out to people. Step out of yourself. Steig aus dir selbst heraus und gieß das einfach über die Menschen and God aus. Tests us. He challenges us. Gott testet uns, er fordert uns heraus. Put this thing on the altar. Gib diese Sache auf den Altar. That relationship that you have. Diese Beziehung, die du hast. Are you sure that it's from me? Bist du sicher, dass die von mir kommt? Oh, yeah, absolutely. Ja, natürlich. Put it on Absolut. The altar. Dann leg sie auf den Pray Altar. A prayer that's an altar prayer. Bete ein Gebet, das ein Altargebet ist. Say, God, if this relationship is not from you, und sag Gott, wenn diese Beziehung nicht von dir open ist, my eyes öffne meine Augen and take it away. Und nimm sie weg. I know it will hurt, but I want your will to be done. Ich weiß, dass das wehtun wird, aber ich möchte, dass dein Wille geschieht. I don't want to withhold anything from you. Ich möchte dir nichts vorenthalten. So all of us go through this test. Alle von uns gehen durch diesen Test. And this kind of test is absolutely vital if we're gonna expand our experience with God. Und dieser Test ist einfach wichtig, wenn wir unsere Erfahrung mit Gott erweitern Will möchten. God give it back? Wird Gott das zurückgeben? I remember I was in a dormitory and I was 20 years old. Einmal war ich in so einem Studentenheim, ich war 20 Jahre alt. I was the head of the dorm. Und ich war der Vorsteher dieses And I had 12 guys in my dorm. Und da gab es 12 Burschen in diesem This little guy comes in and und da kommt einer rein. He says, "Rob, I'm getting married." Und er sagt, Rob, ich werde heiraten. He says, "That's great. Who are you getting married to?" Ich habe gesagt, schön. Wen heiratest du? I met this girl up at the pizzeria. Er hat gesagt, ich habe dieses Mädchen in der Pizzeria kennengelernt. I said, "Is she a believer?" Und ich habe gesagt, ist sie gläubig? No, but she's gonna be. Nein, aber sie wird's werden. I said, "Are you sure you know what you're doing?" Ich habe gesagt, bist du sicher, dass Look, du weißt, was du tust? I prayed about it. Schau, ich habe dafür gebetet. That's a nice way to say, shut up. Das ist eine wirklich nette Art zu sagen, halt den Mund. Mind your own business. Kümmere dich um deinen eigenen Kram. I prayed about it. Ich habe dafür gebetet. It's okay, you prayed about it. Okay, du hast He dafür got gebetet. Married, er hat geheiratet. And this girl beat him up so bad physically. She just punched him and knocked him und over. Er heiratet sie und diese Frau hat ihn wirklich geschlagen. She was so körperlich strong, geschlagen. He was sie so war so small. Stark und er She war so like, klein. They were divorced in 6 months. Innerhalb von 6 Monaten waren sie geschieden. And he refused to put her on the altar. Aber er hat sich geweigert, sie auf den Altar he zu legen. Probably could not do it, but also er hätte symbolically es nicht tun können. Speaking, you know. Symbolisch gesprochen. Yeah. What do we withhold from God? Was enthalten wir Gott vor? Our affection. Unsere Zuneigung. We're holding it. God says, pour it out. Gott sagt, aber gieß das aus. How about our time? Wie geht's mit unserer Zeit? We're possessing our time. Besitzen wir unsere Zeit? And God says, invest your time. Gott sagt, investiere deine Put Zeit. It on an altar. Sacrifice it. Spend it. Leg sie auf den Altar, opfere sie und erweitere dich. Give it to me and I'll give it back to you. Gib sie mir und ich gebe sie dir zurück. Well, you know, I only have so much time and naja, eigentlich habe ich nicht so viel Zeit. I gotta think about myself. Ich muss an mich selbst denken. Okay. Okay. But look, you put it on the altar. Trust me. Trust me. Schau mal, leg sie auf den Altar. And see what I do with it. Vertrau mir und sieh zu, was you'll ich damit tue. You'll make me be a missionary. I know what you'll make me do. Du wirst mich dazu bringen, ein Missionar zu sein. You're going to make me do all these things I don't want to do. Du wirst mich dazu bringen, dass ich all das tue, was ich eigentlich nicht tun will. See, right there, we don't trust in the goodness of God. Sieh mal, genau da vertrauen wir nicht der Güte And Gottes. This is the test. Und das ist der Test. Is God a good God or is God not a good God? Ist Gott ein guter Gott oder ist er nicht ein guter so Gott? So God says, look, put it on the altar. Gott sagt, schau, leg es auf den Altar. Put your time. Deine Zeit. Put your affection. Deine Zuneigung. Put your words. Deine Worte. These are the five languages of love. Das sind die fünf Sprachen der Liebe. Words and works. Worte, Werke. Time. Zeit. Gifts. Geschenke. What's the other one? And touch. Berührung. Right. Touch, time, words, works and gifts. Berührung, Worte, Werke, Geschenke, Taten. Touch, time. Berührung, Zeit. Words, works. Worte, Werke and gifts. Und Geschenke. Five languages of love. Fünf Sprachen der Liebe. That we can hold back. Und die können wir alle zurückhalten. How many of us hold back giving to the Lord? Wie viele von uns halten das zurück, dass sie dem Herrn etwas geben? We're afraid to honor God in our giving. Wir haben Angst, Gott in unserem Geben zu ehren. I know all about that. I'm as human as anybody else. Ich kenne das genauso gut wie ihr. Ich bin genauso menschlich wie It's ihr. Always a step of faith. Es ist immer ein Glaubensschritt. You think, oh boy, what I could do with this money. Du denkst dir, was ich alles mit diesem Geld tun könnte. And then you start to calculate, und dann fängst du an zu rechnen. What I could do with that. Was ich damit tun könnte. But then I calculate like this. Aber dann berechne ich das anders. But if I honor God with this, aber wenn ich Gott damit ehre, God could open a door like that. Dann kann Gott eine noch größere Tür öffnen. I'll go with the open door. Ich werde die offene Tür nehmen. I will go with honoring God. Ich werde Gott ehren. And he's the God of Revelation 3 that opens and shuts doors. Und er ist der Gott der Offenbarung, Kapitel 3. Er ist derjenige, der Türen öffnet so, und schließt. I'm going to honor God in my giving. Ich werde Gott in meinem Geben ehren. Proverbs chapter 3. Sprüche Kapitel 3. Honor the Lord from the first of your increase. Ehre den Herrn mit dem ersten deines Einkommens. Not from the end of it. Nicht vom Ende not dessen. Like, you know, Trinkgeld, like a tip. Nicht so wie das Trinkgeld hey, am Lord, Ende. Thanks a lot. Danke, Herr. Just keep the change. Behalte das Wechselgeld. Yeah. But from the first. Sondern von dem ersten. I receive my paycheck and I say, how can I honor God? Wenn ich meinen Gehalt bekomme, dann denke ich, wie kann ich Gott ehren? This is a kind of Isaac. Von dem ersten. Das ist and so God wie Isaac. Put it on the altar. Trust me. Und Gott sagt, leg das auf den Altar und vertraue mir. Right there is a test of my knowledge of God. Und genau dort ist der Test meiner Erkenntnis Gottes. Do I really know God? Kenne ich Gott wirklich? Do I really have an experience with God? Habe ich wirklich eine Erfahrung mit Gott? Oh Lord, don't do this to me, please. Herr, please. Bitte mach, I mean, tu mir das nicht an, bitte if I, nicht. If I figure this right, wenn ich das wirklich richtig ausrechne. Oh my good. Meine Güte. This is what I got to put that in the offering. So viel soll ich in die Spende tun? You know what I could do with this? Weißt du, was ich damit tun könnte? Oh, don't do this to me. Na, tu mir das don't bitte ask nicht me an. To put this on the altar. Bitte frag mich nicht, dass ich das oh, auf please, den Altar lege. Please. Bitte, bitte. But aber God says, put it on the altar. Gott sagt, leg es auf den Altar. Vertrau and mir. Trust me. Und vertrau trust mir. Trust in my goodness. Vertraue meiner Güte. And this at that point is where our experience with God begins to increase. Zu diesem Zeitpunkt fängt unsere Erfahrung, die wir mit Gott machen, an zu wachsen. Because I enter into death as much as Isaac entered into death. Denn genauso wie Isaac in den Tod eintrat, trete ich jetzt in den Tod ein. Wow, okay, God. Okay. All right, look, I'm having a hard time here. All right. Also ich rechne jetzt. I trust you. Okay, I vertraue dir. Try to. Okay. Ich werde es versuchen zumindest. I'm having a hard day. I gotta get a cup of coffee. Just wait. Ich glaube, ich brauche einen Kaffee. Okay, I'm back. Moment okay. mal. Let's see. You want me to put this on the altar? Okay, das soll ich auf den Altar legen? Okay. Na gut. Lord, help me. Hilf mir, Herr. And I will trust you in this, even though I'm having difficulty connecting these two things. Und obwohl ich jetzt Schwierigkeiten habe, diese zwei Dinge zusammenzubringen, werde ich dir but vertrauen. Let me put something on the other side here. Aber ich möchte auch noch was auf die andere Seite maybe like legen. Matthew 10:29. Vielleicht zum Beispiel Matthäus 10, Vers 29. Anyone who leaves father, mother, sister, brother for my sake, jeder, der Vater, Bruder, Schwester, Mutter, farms, meinetwillen verlässt, houses, for my sake, Bauernhöfe, Häuser, will um receive 100-fold in this life. Der wird hundertfach in diesem Leben ernten. Now you're talking my language, Lord. Okay, jetzt sprichst du meiner Sprache, Herr. You're talking 100-fold here? Schaut schon ganz anders aus. Okay, this figure is not very big now at also, all. Also wenn diese Zahl so gesehen ist jetzt gar nicht mal so and klein. And we begin also to calculate like Abraham did in faith. Und wir fangen an, im Glauben zu rechnen, genauso wie Abraham überlebte. You're asking for, you told me that you'd through Isaac all nations would be blessed. Du hast gesagt, durch Isaac werden alle Nationen gesegnet. Now you're telling me to kill him. Und jetzt sagst du mir, ich soll ihn umbringen. Okay, I got it figured out. Okay, dann muss ich das jetzt irgendwie ausrechnen. You're going to raise him from the dead. Dann wirst du ihn von den Toten auferwecken. You got Bingo, it. Du hast exactly es geschnallt. What God was gonna do. Genau das werde ich machen. A picture of Christ. Das Bild von Christus. And how many times God wants us to think with him. Und wie oft will Gott, dass wir mit ihm denken? Put this on the altar. Leg das auf den Altar. Put your finances on the altar. Leg deine Finanzen auf den Altar. Put your spouse on the altar. Leg deinen Ehepartner auf den Altar. Put your children on the altar. Deine Kinder. Put your job on the altar. Deine Arbeit. Put your desire to serve me on the altar. Leg deinen Wunsch, mir zu dienen, auf den Altar. How many people come right out of Egypt? Wie viele Menschen, die aus Ägypten gerade herausgekommen and sind? And like Israel, their first day they're tested by God and they fail the test. So wie Israel am ersten Tag, als Gott sie geprüft hat, haben sie die Prüfung nicht bestanden. It's the same thing with us. Genauso geht es uns. We can always, always, always expect that God will test us. Wir können immer und jedes Mal erwarten, dass Gott uns prüft. It's not people. Es geht nicht um Menschen. It's God. Es ist Gott. If God tested Abraham, wenn Gott Abraham vertraut hat, God will test us. Every getestet hat, er wird auch uns testen. And the test will always be, und der Test wird immer der sein, can you trust me, kannst du mir vertrauen, that I'm a good God? Dass ich ein guter Gott bin? Can you trust me, kannst du mir vertrauen, beyond your logic? Jenseits deiner Logik? There was this one guy who visited Mother Teresa. Da gibt es einen Mann, der Mutter Teresa besucht hat. What's his name? Wie hieß er? John Cavanaugh. John Cavanaugh. He went to visit Mother Teresa. He spent 3 months with her. Er hat 3 Monate mit Mutter Teresa verbracht. And then she said to him, "Is there anything I can do for you?" Und dann hat sie gesagt, kann ich irgendwas für dich tun? And he said, "Well, you can pray for me." Er hat gesagt, du kannst für mich beten. What can I pray for? Wofür kann ich beten? Pray for clarity. Bete einfach um Klarheit. And she says, "No, I will not pray for clarity." Und sie hat gesagt, nein, dafür werde ich nicht beten. And he says, "You won't pray for clarity?" She says, "No, I will not pray for clarity." Und er hat gesagt, du willst nicht für Klarheit beten? Und sie hat gesagt, nein, das tue ich nicht. And he said, "But your life is so clear." Und dann hat er gesagt, aber dein Leben ist so klar. And she laughed. She said, "No, it's not." Und sie hat gelacht und hat gesagt, nein, das ist es wirklich nicht. "My life is everything but clarity." Mein Leben ist alles andere außer Klarheit. "My life is trusting God." Mein Leben besteht daraus, Gott zu vertrauen. "And I'm going to pray that you would trust God." Und ich werde beten, dass du Gott vertraust. "And that you would let go of your need for clarity." Und dass du dein Bedürfnis nach Klarheit loslassen kannst. Isn't it interesting? Ist das nicht interessant? Like oftentimes our desire for clarity, so oft ist unser Wunsch nach Klarheit, is really unbelief. Eigentlich wirklich Unglaube. And God is just saying, "Trust me in this." Und Gott sagt, vertrau mir darin. "Trust me for your marriage." Vertrau mir für deine Ehe. "Put your spouse on the altar." Leg deinen Ehepartner auf Put den your Altar. "Husband on the altar." Leg deinen Mann auf den Altar. "Look, you're worrying about that teenager. Put the teenager on the altar." Wenn du dich um den Teenager sorgst, leg ihn auf den Altar. "Stop controlling. Stop manipulating." Hör auf, ihn zu kontrollieren Stop oder zu manipulieren. This "Put it on the altar and trust me." Leg das auf den Altar und vertrau mir. "Take your fingers off." Nimm deine Hände weg. "And put it in my control." Und lass es unter meiner Kontrolle. "And trust my goodness." Vertraue meiner Güte. It's great, isn't it? Ist es nicht wunderbar? This is absolutely, absolutely essential in our, das ist absolut notwendig, in our walk in knowing God. In unserem Wandel, wo wir Gott kennen. To know God is to experience God. Gott zu kennen heißt, ihn zu erfahren. That experience is ever increasing. Und diese Erfahrung wächst weiter. Always going beyond what I knew before. Immer dorthin zu gehen, jenseits dessen, was ich vorher schon so kannte. So I'm always being challenged to walk in faith. Also werde ich immer herausgefordert, im Glauben zu gehen. Let's pray. Lasst uns dafür beten. Father in heaven. Vater im Himmel. Thank you this morning. Danke für diesen Morgen. You are a God that can be trusted. Du bist ein Gott, dem man vertrauen and whether kann. We're sick, ob es Krankheit ist, or whether we have financial difficulty, ob es finanzielle Schwierigkeiten or sind, domestic difficulties, oder Haushaltsschwierigkeiten, or with our visa, mit unseren Visas vielleicht, or with our teenagers, vielleicht mit den Teenagern, with our mother-in-law, whatever, mit unseren Schwiegermüttern, whatever the problem is, Lord, was auch immer das Problem ist, Herr. We thank you that you are working all things to the good. Wir danken dir, dass wir alle Dinge zum Guten wenden. You are in control. Dass du alle Dinge zum Guten wendest. We pray this morning, Lord, that we would hear your voice. Dass du unter Kontrolle die Dinge hast und wir beten, dass wir deine Stimme hören. When you say, "Put this on the altar." Wenn du sagst, leg das auf den Altar. That it would be clear. Dass es klar sein wird. And that this week, maybe all of us will be tested somehow. Und vielleicht werden diese Woche alle von uns irgendwie geprüft. And this week we'll put something on the altar. Und diese Woche werden wir etwas auf den Altar and legen. It will be difficult, but we'll do it. Und es wird schwierig werden, aber wir werden es tun. And our faith will be tested. Unser Glaube wird geprüft and werden. Our faith will be expanded. und unser Glaube wird erweitert werden. Bless these words to our hearts, Lord. Segne diese Worte in unseren Herzen. And maybe there's somebody here this morning. Und vielleicht ist sogar jemand heute Morgen hier. And you've never received Christ. Und du hast Christus vielleicht noch gar nicht empfangen. If you died today, where would you go? Wenn du heute stirbst, wo würdest du hinkommen? Would you be with God? Wärst du mit Gott? The Bible says that Jesus died for our sins. Die Bibel sagt, dass Jesus für unsere Sünden starb. And he rose from the dead on the third day. Und am dritten Tag ist er auferstanden von den Toten. He's alive today, then we can know him. Und heute ist er lebendig, deshalb können wir ihn kennen. We can pray to him. Wir können zu ihm beten. And he'll communicate with us. Er wird mit uns kommunizieren. Speak to our hearts. Er wird zu unseren Herzen sprechen. And guide our lives. Und unser Leben lenken. Say this prayer. Sprich dieses Gebet. God in heaven, forgive me. Gott im Himmel, vergib mir. Cleanse me. Reinige mich. Be a part of my life. Sei ein Teil meines Lebens. I ask in Jesus' name. Darum bitte ich in Jesu Namen. Amen. Amen.